Erster, alle Länder sollen laut für Gott rufen. Zweiter, singt Lieder für seinen Namen. Sagt, Gott ist groß. Dritter, sagt zu Gott, deine Taten sind sehr groß. Vierter, alle Menschen knien vor dir. Sie singen für dich. Fünfter, kommt und seht die Taten von Gott. Sechster, er machte das Meer trocken. Die Menschen gingen hindurch. Siebter, er ist der König für immer. Er sieht alle Völker. Stolze Menschen haben keine Macht. Achter, alle Völker sollen Gott danken. Singt laut für ihn. Neunter, er gibt uns das Leben. Er hält uns fest. Zehnter, Gott, du hast uns getestet. Du machtest uns rein. Elfter, wir waren in einem Netz. Wir hatten schwere Lasten. Zwölfter, wir waren im Feuer und im Wasser. Du hast uns gerettet. Dreizehnter, ich gehe in dein Haus. Ich halte mein Versprechen. Vierzehnter, ich habe das in meiner Not gesagt. Fünfzehnter, ich bringe dir Schafe und Rinder. Ich danke dir. Sechzehnter, kommt und hört zu. Gott hat mir geholfen. Siebzehnter, ich habe laut zu ihm gerufen. Ich lobte ihn. Achtzehnter, wenn ich böse wäre, würde Gott nicht hören. Neunzehnter, aber Gott hat mich gehört. Er hörte mein Gebet. Zwanzigster, danke an Gott. Er liebt mich und hört mich.